Herzlich willkommen zu unserer Quizshow. Heute geht es voll und ganz um Städte in Deutschland und ihren Score im Prognos Arbeitsranking. Als Kandidatin darf ich Frau Ulmen begrüßen. Hallöchen. Ich freue mich ja so, dabei zu sein. Wunderbar. Legen wir gleich los. Hier kommt die erste Frage. Welche Stadt ist nicht Teil der oberen 10 im Arbeitsranking? A. München, B. Frankfurt am Main, C. Heidelberg. Okay. Also, München ist doch sicher dabei. Das ist ja eine der größten Städte und die Löhne dort sind so gut. Das habe ich zumindest so gehört. Heidelberg, Frankfurt. Das eine ist kleiner, aber irgendwie auch schöner, stimmt's? Also, das romantische Heidelberg hat was, das muss ich sagen. Aber braucht es eine schöne Stadt, um Menschen satt zu machen und ihnen tolle Optionen anzubieten? Tja, ganz richtig. Also, Heidelberg hat eine große Universität und viele Firmen in der Nähe. Frankfurt? Moment mal. Die Bankenmetropole hat sicher einen guten Platz, aber im Arbeitsranking? Ich gehe mal auf Risiko. Ich nehme B. Frankfurt am Main. Risiko, Risiko. Was ist denn nun richtig? Frau Ulmen, es ist B. Frankfurt am Main. Die Stadt gehört nicht zu den Top 10 im Arbeitsranking. Da bin ich aber froh. Auch wenn etwas Glück mit dabei war. Super Start, Frau Ulmen. Weiter geht's mit Frage Nummer 2. Wie viele Plätze belegt Bayern in den Top 10 des Arbeitsrankings? A. 3, B. 5, C. 9. Wow, Bayern spielt hier also eine spezielle Rolle. Das ist ein starkes Bundesland, wirtschaftlich gesehen. München ist auf jeden Fall drin. Und dann denke ich noch an... Welche Städte gibt es noch? Also große Städte sind noch Nürnberg, Augsburg, Regensburg. Oh, und vielleicht auch Würzburg. Gut möglich. Aber wenn Sie mir eine kleine Zwischenfrage erlauben, ist das denn wichtig, dass Sie alle großen Städte nennen können? Die Frage ist nur, wie viele belegen die Top 10? Da haben Sie recht. Also 3 wäre zu wenig. Und 9? Das wären fast alle Plätze. Das passt nicht. Ich sage, B ist es. 5. Auch das ist richtig. 5 Städte aus Bayern schaffen es unter die besten 10. Und Sie, liebe Frau Ulmen, bis zur finalen Frage. Sind Sie bereit? Jetzt, wo Sie mir so sehr helfen mussten. Oh, ich weiß nicht. Wir probieren es einfach mal. Hier kommt Ihre dritte und letzte Frage. In welcher Stadt gibt es keine Universität? A. Frankfurt am Main, B. Freiburg im Breisgau, C. Oberhausen. Also, Freiburg ist bekannt für seine Uni und auch das Studentenleben dort. Ich weiß nur nicht, ob Frankfurt eine Uni hat oder Oberhausen. Beides sind ja große Städte mit vielen Leuten. Und jetzt, da wir gesagt haben, dass Frankfurt nicht einmal in den Top 10 ist. Oberhausen, was sagt Ihnen das? Naja, Oberhausen. Das liegt doch in der Nähe zu den Niederlanden in Nordrhein-Westfalen. Dort gibt es Theater, Museen, aber eine Uni? Keine leichte Entscheidung, stimmt's? So ist es. Ich gehe aber noch einmal auf Risiko. Ich sage C. Oberhausen. Nordrhein-Westfalen hat ja so viele Städte. Dort finden die jungen Menschen bestimmt auch so etwas ganz in ihrer Nähe. Interessant, interessant. Zweimal gehen Sie auf Risiko. Und einmal hatten Sie schon Glück. Ob das auch ein zweites Mal so ist? Puh. Frankfurt am Main hat die Goethe-Universität Frankfurt. Ihre Antwort ist richtig. Sie haben alle 3 Fragen richtig beantwortet. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das hat mir wirklich Adrenalin gegeben. So soll es sein. Vor allem, wenn es gut endet. Vielen Dank fürs Mitmachen, Frau Ulmen. Und vielleicht sehen wir uns ja in Zukunft mal wieder bei unserem Quiz.